Dann hat angefangen die Suche nach den neuen Räumlichkeiten. Das war auch eine Odyssee, weil es gab damals eigentlich keine solche, wie es heute gibt, diese Immobiliengesellschaften oder sowas. Also das war alles auf persönlichen Kontakten aufgebaut. Wir sind da oft in dunkle Ecken gekommen, wo man uns etwas anbieten konnte, und irgendwann haben wir festgestellt, oh Gott, das gehört denen überhaupt nicht. Also es war wirklich sehr, sehr problematisch mit den Räumlichkeiten. Dann mit der Ausstattung. Ich kann mich erinnern, wir wollten einfache Kaffeetassen haben, wenn die Besucher kommen. Und wir wollten nicht sechs, wir wollten zwei Sätze, zwölf Stück. Das war unmöglich, zwei gleiche zu bekommen. Also man musste nach Wien oder aus Deutschland herbringen. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, dass man zum Beispiel kein Fax- oder Kopiergerät einfach kaufen konnte, dass man ins Geschäft geht und kauft. Also das hat der damalige Leiter eigentlich schwarz über die Grenze, über Hamburg, hierher gefahren. Also solche Geschichten. Gut, dann haben wir das neue Gebäude in der Conventna 1 gefunden. Das hat der Ökonomischen Universität gehört. Das war auch ein langer, langer Kampf. Einige Leute wollten nicht, dass das dem so ein großes Palais, dass das dem Goethe-Institut nicht gehört, sondern dass wir da reingehen, dass wir das anmieten. Gut, es ist uns irgendwie gelungen, nach und nach haben wir das ausgestattet, und wenn wir irgendwie ein bisschen schon was hatten, dann wurden wir ausgeraubt. Ne? Eines Tages kamen wir rein in das Gebäude und es war Unordnung überall. Natürlich dieses besagte Faxgerät ist auch verschwunden, wurde niemals gefunden. Dann dort in den Räumlichkeiten gab es schon auch eine echte Bibliothek mit richtig Buchbestand. Es war in zwei Räumlichkeiten, es war ein riesiges Foyer, ein großes Treppenhaus, wir haben das Schleppentreppe genannt. Und dann haben wir angefangen, die Sprachkurse anzubieten. Das Interesse war riesig. Ja, also 1993, also da haben wir sogar eine Kollegin aus Deutschland als Referentin für Sprachkurse bekommen, Claudia Kindler. Und sie hat dann so langsam mit dem Sprachabteilungsleiter, mit dem Aufbau angefangen, und ja, es war schon krass, also die Leute, die standen dann im Hof und auf der Straße, also das Interesse war wirklich sehr, sehr groß. Ja. Und also das erleben wir zum Beispiel heute, also in diesen letzten, ich weiß nicht, 5 Jahren genauso, weil also leider ist die Sprachenpolitik in der Slowakei so nicht so sehr positiv. Also hier wurde Englisch als erste Fremdsprache an den Grundschulen eingeführt und die anderen Sprachen muss die Schule zwar anbieten, aber wenn sich also Schüler nicht anmelden, dann unterrichtet man kein Deutsch, Italienisch, Spanisch. Oder, ja. Aber in den ersten Jahren, das war interessant, also da hatten wir sehr viele Interessenten für die höheren Stufen, also B1 und höher, ja, weil das waren noch die noch Deutsch gelernt haben, und zwei, also festangestellte Vertragslehrkräfte, und dann wurden hier also viele so Honorarlehrerinnen angestellt, ja, also die selbstständig sind, die sind nicht feste Mitarbeiterin des Goethe-Instituts, und ja, also es gibt so Goethe-Standards, die eingehalten werden müssen, also die Qualität muss wirklich hoch sein, weil hier auch Prüfungen abgenommen werden und also man kann schon beurteilen, also wie der Unterricht läuft, aber ich denke, wir haben auch nach außen also viel gemacht, also methodisch und also der Unterricht in der Slowakei, also das war nur also ein Artikel lesen, dann Wortschatz auswendig, ja, Hausaufgabe schreiben und das war alles, ja. Mhm. Und also es gab schon wirklich von Anfang an sehr, sehr viele Lehrerfortbildungen, wo den deutschen Lehrkräften also viel methodische Hinweise also vermittelt wurden. Und wir haben natürlich gleich seit 1990 Stipendien vergeben. Also im ersten Jahr waren das 40 Deutschlehrerinnen aus der Slowakei, die in Deutschland an Sprachkursen teilgenommen haben. Das heißt also, dann, also in den ersten Jahren waren das wirklich also sehr, sehr viele Lehrkräfte, die in Deutschland dann ein Stipendium bekommen haben. Also sowohl Sprachkurse, auch Seminare, also zu verschiedenen Themen, also Film in Deutschunterricht oder Projekte im Deutschunterricht oder also alles Mögliche zu Methodik und Didaktik, zur Landeskunde. Das heißt also, das war schon sehr hilfreich. Das funktioniert natürlich bis heute. Ja. Also in der Konventna, also da hatten wir immer denselben Platz, denselben Raum. Und das war auch eine interessante Gegend, weil wir in so einen Hof geschaut haben, mhm, wo auf der anderen Seite solche Häuser standen, die eigentlich nicht mehr bewohnbar waren. Mhm. Und ich weiß nicht, also das war schon, glaube ich, auch 1990, wo sich dann so Obdachlose hier, diese Schicht hat sich gebildet und da haben die gewohnt und mhm, ich kann nie vergessen, wie der erste Sprachabteilungsleiter da erzählt hat, also er hat auch so auf diese Häuser geschaut und dann, da waren solche, also man nennt das Pavlatschen, ja, mhm, diese Balkons, mhm, ja, und da waren auch solche Balkons, eigentlich sehr schöne Häuser mit den Pavlatschen, die Obdachlosen, die haben sich gar nicht die Mühe gegeben, irgendwo Toilette zu machen, mhm, nur von den Pavlatschen, ihnen war das wahrscheinlich nicht bewusst, dass wir sie da, mhm, beobachten. Mhm. Dann hat mir mein damaliger Sprachabteilungsleiter mal aus Amerika, wo er dann in Cincinnati tätig war, geschrieben, also sogar diese Blicke auf das Gegenhaus fehlen mir hier in Amerika. Das war irgendwie so.